Kundgabe 8676. Empfangen am 17.11.1963. Reinigung der verbildeten Lehre Christi. Ein Wortempfang in dieser Weise, wie er nun stattfindet, indem ich die reine Wahrheit zur Erde leite, hat den besonderen Anlass in der sehr verunreinigten Lehre, die als Lehre Christi auf Erden verkündet wird. Es ist nicht mehr das reine Evangelium, wie es von mir durch Jesus den Menschen gebracht wurde. Es sind seine Worte schon vielen Veränderungen ausgesetzt worden. Es wird vieles nicht mehr recht verstanden und auch vieles falsch ausgelegt. Es hat im Laufe der Zeit das Wort, das als mein Wort bezeichnet wird, geteilte Meinungen hervorgerufen und dadurch entstanden Spaltungen unter denen, die alle die Wahrheit der eigenen Ansichten verfochten. Es sind Worte, die einen geistigen Sinn hatten, irdisch ausgelegt worden und daran halten die Menschen mit Zähigkeit fest, weil sie den geistigen Sinn einfach nicht mehr zu verstehen vermögen. Und es hat sich dadurch ein Glaubensgebäude errichtet, das in seinen Lehren völlig abweicht davon, was ich selbst den Menschen brachte, als ich über die Erde wandelte. Und alles dieses hat zur Folge, dass sehr viele Menschen überhaupt nicht mehr geistig ansprechbar sind, weil ihr Verstand sich weigert, Lehren anzunehmen, die sie als offensichtlichen Irrtum ansehen, der sich auch in die Wahrheit eingeschlichen hat und nur von Fanatikern noch vertreten wird als Wahrheit. Eine so verbildete Lehre muss gereinigt werden, soll den Menschen ein Nutzen für ihre Seelen daraus erwachsen. Und diese Absicht liegt also meiner erneuten direkten Offenbarung zugrunde, die von jedem willigen Menschen als göttliche Offenbarung erkannt werden kann. Doch auch nur der willige Mensch wird sie annehmen und sich wieder in den Besitz der reinen Wahrheit setzen. Und er wird erkennen können, dass und wo sich die Menschen bisher im Irrtum bewegten. Es kann aber auch dieser Vorgang des Zuleitens der reinen Wahrheit, des Berichtigens irriger Lehren, wieder nur in einer ganz natürlichen Weise stattfinden. Es dürfen keine ungewöhnlichen Zeichen dabei bestimmend oder zwingend auf den Glauben der Mitmenschen einwirken. Und darum ist dieser Auftrag mit keinen seltsamen Erscheinungen verbunden. Es findet in der natürlichsten Weise die Übertragung von oben statt, indem ein Mensch mit seinem geistigen Ohr vernimmt, was ich selbst zu ihm rede, und er mein Wort niederschreibt, so wie er es von mir empfängt. Also es sind nun auch Beweise vorhanden und es kann jenen Menschen kein verwirrtes Denken, Selbsteinbildung oder bewusste, schriftstellerische Arbeit unterschoben werden, mit der er die Mitmenschen zu täuschen oder zu verblüffen sucht. Der Vorgang des Empfangens geistiger Botschaften kann nicht geleugnet werden, weil dafür die Beweise schriftlich vorhanden sind. Und dennoch hat jeder einzelne Mensch die Möglichkeit, es als glaubhaft anzunehmen oder abzulehnen, auf dass er seine Glaubensfreiheit behält. Doch es ist dringend nötig, dass das irrige Geistesgut, das sich eingeschlichen hat in das Denken der Menschen, beleuchtet und als falsch und für die Entwicklung der Seele nutzlos oder gefährlich herausgestellt wird. Denn niemals kann Irrtum hinführen zu mir, der ich die ewige Wahrheit bin. Also wandelt die Mehrzahl der Menschen auf dem Wege, der von mir hinwegführt. Und diese sollen Aufklärung empfangen, vorausgesetzt, dass sie solche begehren und annahmebereit sind. Und diese Aufgabe des Menschen, den ich dafür erwählt habe, werde ich auch unterstützen in jeder Weise, denn sie ist eine notwendige Gegenarbeit des Wirkens meines Gegners, der immer gegen die Wahrheit ankämpfen und sie mit Irrtum zu durchsetzen suchen wird, um die Menschen zu hindern, zum Licht der Erkenntnis zu kommen. Darum werde ich auch einen jeden segnen, der sich insofern beteiligt an jener wichtigen Aufgabe, als dass er das Geistesgut, das ich zur Erde leite, zu verbreiten sucht unter seinen Mitmenschen. Denn die Wahrheit ist ein Licht, das allen leuchten soll, die den rechten Weg betreten wollen zu mir, zu ihrem Vater von Ewigkeit, der aber niemals durch irrige Lehren gefunden werden kann. Darum muss dem Irrtum der Kampf angesagt werden, wie auch dem, der allen Irrtum in die Welt gesetzt hat. Und wiederum wird nur dort die Wahrheit Eingang finden, in die Menschenherzen, wo das Verlangen danach vorhanden ist. denn dieses Verlangen beweiset, dass sie auch Verlangen nach mir selbst haben und frei werden wollen von dem, der sie in der Finsternis des Geistes erhalten möchte. Diesen soll die reine Wahrheit zugeführt werden, und darum soll die Lehre Christi, wie sie jetzt den Menschen gepredigt wird, gereinigt werden, und es soll wieder mein Wort in aller Reinheit den Menschen zugänglich gemacht werden, auf dass sie durch die Wahrheit selig werden können. Denn nur die Wahrheit ist aus mir, und nur die Wahrheit führt wieder zu mir zurück. Amen.